Hallo! Hallo! Herzlich willkommen zum Outcast, die erste Folge von 2011. Am glorreichen 1.1. 11. Am 11. Gutes Neues, alle zusammen. Gutes Neues. Übrigens, zuerst noch Entschuldigung, wir sind nicht mehr so regelmässig gewesen. Ja. Schuld schieben wir uns gegenseitig zu. Ja, genau, so Ferien machen und so Sachen. Nein, gar nicht. Nein. Aber ich habe Splice gesehen. Du hast Splice gesehen? Ja. Ja. Why are we taking all these risks all of a sudden? What is going on? When did you get so scared of everything? When the did you stop being a scientist? Das ist der Film von Vincenzo Natali. Der hat Cube gemacht. Ja. Kleiner Kult-Hit, den ich absolut verachte. Ich glaube, noch nie so schlechte Schauspieler gesehen. Ja. Nicht einmal im Dorftheater. Hey Pius, das ist der Franz. Wo ist der Vogeldreck? Aha. Ja, du, der Christoph muss noch ein bisschen nach links um die Ecke. Noch ein bisschen weiter. Ja, so ist gut. Es geht jetzt aber ums Splice. Da die zwei Hippie-Wissenschaftler. Ist dir auch aufgefallen, wie hip die sind? So mit der Frisur und den Kleidern und in der Wohnung. So, und der coole so Musik, die sie immer laufen. Ja, es ist immer so ein bisschen. Der Adrian Brody und die Sarah mit den Pollen, wie sie bei uns heisst, Sarah Polly, sind Wissenschaftler und sie machen da so ein bisschen Genexperiment, machen darum auch der deutsche Titel «Das Genexperiment». Sehr kreativ. Und sie machen dann menschliche DNA mit tierischer DNA, splicen eigentlich. Was dann entsteht, ist DREN, oder? Mhm. Nerd, rückwärts, oder? Mhm. Cool. Genau. Das ist dann so ein weibliches Viech mit Känguru-Bein und einem Schwanz mit giftigem Dorn und Flügel kommen auch amigs füllen und ja. Einfach so ein komisches Ding. Das ist dann so wie eine kleine, so, das erinnert ein bisschen so an Cronenberg, so ein bisschen The Fly oder Species. Ja, wie das hier auch nennt. Ja, aber am Anfang eben nicht, oder? Das ist wirklich eine Familiengeschichte, oder? Die beiden wollen irgendwie, sie will kein Kind haben, aber dann machen sie sich einfach ein Kind sozusagen und dann gibt es da die ältere Rolle und das ist zwei Drittel lang interessant, eben auch Fragen von Moral und so weiter. Und das ist eigentlich echt gut und ist vor allem toll gespielt. Und dann aber im letzten 20 Minuten oder so wird es einfach zum lachhaften Monsterfilm und jegliche Beziehung zu den Figuren geht verloren. Auch der Adrian Brody, was er dort macht, also das ist völlig. Ja, und dann wird es auf den Mönchchen, der dann noch ein bisschen rumwietet. Das ist ein bisschen schade. Dort wird es wirklich Species-mässig. Das Mönchchen geht dann eigentlich jagen im Wald, wo Zill, hat sie geheißen, Giger sein Mönchchen aus Species, hat das nicht so gemacht. Also Splice kriegt 3 Sterne. Mhm. Ja. Ja, von mir gibt es 4 Sterne, weil ich das den Schluss jetzt nicht so brutal bodigen wie du das jetzt. Es ist halt schon ein Qualitätsverlust, das gebe ich zu. 4,5 vor dem Schluss, dann mit dem Schluss 3,5 und ja, es war interessant gewesen. Darum tue ich schlussendlich dann auf und runter. Und die Effekte sind noch gut gewesen, für so ein eher kleines Budget. Ja, genau, ja. Dann, was habe ich geschaut? Ich habe geschaut. Du hast nichts geschaut, also. Mal, ich habe geschaut. Ja, du. Und zwar habe ich als letztes geschaut, Hoodwinked, das ist eine Rohkäppli-Variante und ist ein Animationsfilm und es geht darum, dass es einen Vorfall gegeben hat im Wald bei der Großmutter, die heim Rohkäppli und vor Ort sind sie das Rohkäppli, der Böswolf, Großmutter natürlich und der Jäger. Und danach werden alle die 4 werden befragt, was ist der Hintergrund, was ist eigentlich da passiert, werden ausgefragt, so polizeimässig von einem Frosch und von einem Grizzlybär. Und dann hört man jede Story 4-mal. Das sei. If you think you know the story. Who are you? I'm your grandma. Your mouth doesn't move when you talk. Plastic surgery. Grandma's had a little work done. Think again. Ich finde es eigentlich noch eine witzige Idee. So, das Märchen nehmen und dann einfach ein bisschen auf lustig machen. Jetzt das lustig machen, das ist ein bisschen schade. Sehr viel Potenzial ist vorhanden. Du hast das völlig durchgeknallte Eichhörnli, wo ein bisschen erinnert an das Eichhörnli von Over the Hedge. Mhm. Genau. Ja, das Eichhörnli ist natürlich der Brüller, weil es natürlich hyper nervös ist und es darf auch Kaffee trinken. Also kommt auch Kaffee rüber wie Over the Hedge. Das ist klar. Das dürfen wir auch. Das dürfen wir auch, ja. Hoodwinked, es wird sehr viel Potenzial an Witz wird verschwendet. Du erhaltest wirklich 4 Versionen von der gleichen Geschichte. Und so ein bisschen Lola Rent. So ein bisschen Lola Rent, ja. Und es ist einfach ein bisschen, ja, es ist nicht mehr, man kennt die Geschichte, oder? Und die Witze sind ja, spärlich gesät in dem Film. Hat aber einige Brüller dabei, darum gibt es schlussendlich 3 Sterne, aber da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Die Animation ist nicht gerade Pixar-würdig. Primitiv fast, ja. Primitiv, ja. Also man könnte sagen, es ist nicht der Greatest. Mhm. Überhaupt nicht, nein. The Greatest habe ich aber gesehen, das ist ein Film. Nein. Doch, doch. Du erzählst Sachen, ja. Du. Pierce Brosnan und Susan Sarandon ohne Staubsauger, das mal. Der Film mit Glöckli, da tut es später. I knew this boy. We would pass each other every day after school in the exact same spot. And sometimes it would be so intense that we would start looking at each other from the very beginning of the steps. And on the last day of school, he talked to me. Hey! And everything was happening exactly the way it was supposed to. And I was the happiest I've ever been. He was everything I imagined he would be. Carey Mulligan und Aaron Johnson aus Kick-Ass. Und da geht es darum, dass ein junges Pärchen, gespielt von Aaron Johnson und Carey Mulligan, im Audi ein am Umknutschen sind und kommt ein grosser Truck und ja, der Aaron Johnson ist verquetscht und tot. Oh. Dann geht sie also zu den Älteren, gespielt vom Pierce Brosnan und Susan Sarandon und der Bruder hatte er auch noch gehabt, weil sie sonst keinen Ort hat zum Hingehen. Die Mutter ist irgendwie in einer Entzugsanstalt oder irgendetwas. Und dann tun sich da neue Familiendynamiken auf und es wird zusammen traurig auf die verschiedensten Arten. Oh. Das ist bewegend, hä? Ja, also ich amigs hätte ich gerne Fernbedienung bewegt. Vorwärts machen. Also das ist nichts, das ist... Sat 1, der Filmfilm oder der große TV-Roman. Das kann man nichts geben, gell? Ja, ja, Dienstagabend. Ja, das ist so etwas. Das ist so etwas, ja. Einfach mit ein bisschen bekannteren Schauspielern. Ja, ein bisschen Klaviermusik, ein bisschen traurig, ein bisschen viel brüllen und ein bisschen schlussendlich was. Ein bisschen auf Tränen drüsen, prügeln. Genau. Nicht drücken, prügeln. Aber es funktioniert dann nicht, weil es eben so gewollt ist, oder? Ja. Also, nein. Nein. Nein, eben, es geht um die verschiedenen Arten von Trauer, Verdrängung. Pierce Brosnan verdrängt, oder? Er tut keine einzige Tränen verdrücken, dafür schläft er die ganze Nacht nicht. Mhm. Und der Bruder, der sagt auch, mir ist gleich, dass der gestorben ist, bis sie dann alle ihre grossen Anfälle haben, natürlich, man kann sich das vorstellen. Mhm. Und Susan Sarandon, die traut ganz offen. Und Pierce Brosnan kommt mal heim und Susan Sarandon ist gerade in der Badwanne. In einem Schaumbad. Sagt, er hat sich ein informiert, so, was es so gibt, um mit Trauer umzugehen. Und gibt ihr ein Glöckchen und sagt, das musst du jetzt jedes Mal läuten, wenn du an unseren toten Sohn denkst. Nimmt sie das Glöckchen in die Hand. Läutet. Läutet nochmal. Läutet nochmal. Dann läutet sie nochmal. So, aber besser läutet sie noch mal. Dann macht sie noch ein bisschen Bingeling. Ja, gut. Ja. Nein, das ist so. Und natürlich mit einem ganz traurigen Gesichtsausdruck. Hm. Nein, also so Sachen dann halt. Oder? Ja. Aber was noch interessant ist, ist, was ich von der Beerdigung zurückgefahren bin, ist 3 Minuten Einstellung von Bruder, Mutter und Vater im Auto. Hm. Kein Wort sagen und einfach traurig schauen. Hintergrundmusik, ja. Noch ein bisschen schön. Genau. Schnulzigst dann aufgelegt. Ja. Oh, schön. Das ist... Ja. Hä? Das macht ihr jetzt auch, gell? Ja, ich hab Lust. Oder interessiert sie, dass es eher nicht die Bohne? Nicht die Bohne, genau. Die Überleitung funktioniert heute einfach. Heute läuft's. Nicht die Bohne. Killer Bean Forever. Ein Animationsfilm, ein billig gemachter Animationsfilm von einem Mann, der hat Drehbuch geschrieben, Regie geführt und natürlich das Ganze auch produziert. Bei sich die Produktionszeit. Freelance-Mann. Da ist, glaube ich, ein Ami mit, glaube ich, asiatischen Wurzeln. Also, der hat für sein Killer Bean, das hat er mal 1995, wo das langsam aufgekommen ist mit dem Animationsfilm, dann ist ja Toy Story rausgekommen, der erste. Hat er angefangen nur mal probieren, ja, er möchte gerne einen Animationsfilm machen, weil für Realfilm ist das Material einfach zu teuer gewesen. Und ja, und von wo hat er dann auch die dressierten Bohnen alle herbekommen? Genau, ja, das geht immer gar nicht. Ich meine, was da für Gagen verlangen wird, ja. In dieser Branche, du, ja. Geht's noch. Weißt, Gigadoro hat abgesagt. Und, ja, du. Ja. Starbucks macht jetzt billige Angebote. Yeah. Ja, ja, ah, cool. Ja, kann er eh vielleicht. Jedenfalls hat das Killer Bean hat mal ein paar Kurzfilme gemacht, die ins Internet gestellt, hat gute Feedbacks bekommen und Fans haben gesagt, komm, mach doch mal einen Featurefilm. Den hat er dann auch gemacht, ist mehrere Jahre dran geguckt und jetzt präsentiert er das Direct-to-DVD. Killer Bean Forever heisst das Filmli und darin geht der Killer Bean geht dann gegen die Mafia vor mit ihrem Führer Cappuccino Bean. Und ja, dann ballert er sich halt durch die ganze Szene. Das ist jetzt das, was du von sagst. Ja. Das sind etwa gleich wie irgendwie die Thumb Wars Film mit den Däumen oder so. So, auf jeden Fall, das ist, Killer Bean Forever ist total auf cool gemacht. Coole Action-Szenen à la John Woo und Zack Snyder und Michael Bay und Dialog schlimmer als beim Tarantino. Schlimmer im Coolness gemeint, also da jagt One-Liner um One-Liner und will so gewollt cool sein. Das ist etwas, was für mich wahrscheinlich... Ja, wird für dich ein Graus sein. Ja. Yeah. Ja, dann läuft es gar kalt drücken oder ab, wenn du da nur eine Minute rein schaust. Es ist ein Hafenkäse, gebe ich zu, aber ist eigentlich ganz kurzwillig. Die Action-Szenen sind wirklich cool. Da wird erinnert an Shoot'em-up wach, wo einfach eine Person irgendwie 50 Leute oder in dem Fall Bohnen runterbölzt. Ja, das ist jetzt eigentlich, ja. Das ist komisch, so blaue Bohnen gegen die Bohnen. Ja. Kein Stich gegen diese Bohne. Das ist jetzt eigentlich, ja. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ist aber wirklich kurzweilig. Weniger kurzweilig sind die Zeitlupen, die der Film immer wieder bringt und immer wieder bringt. Ohne die Zeitlupe wäre der Film wahrscheinlich kaum über eine Stunde überkommen. Ist, ja, nach der 50. Zeitlupe hat man es dann langsam gesehen und dann nimmt sich so eben auch ein bisschen Transans aus der Action-Szene. Ja, ich habe meine Zeit schon schlimmer verschwendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Stimmt, mit Crash. Die Diskussion führen wir später. Ich würde sagen, im nächsten Jahr führen wir die. Wenn es richtig Oscars... Im nächsten Jahr? Ich würde sagen, in diesem Jahr. In diesem Jahr. Ja, in diesem Jahr, wenn es richtig Oscars geht, dann gibt es dann die Diskussion. Hä? Machen wir das Oscar-Special eigentlich? Ja. Yeah, machen wir, ja. Ja, ja. Jetzt wird gut. Killer Bean Forever 3 Sterne. Vom Bitteren zum Salzigen. Das ist richtig. Völlig richtig. Angelina Jolie, Salt. Sie ist ein CIA-Mensch, wird verdächtigt, eine russische Spionin zu sein. Und dann gibt es Action. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss. Everyone is who they say they are. On the ground! Somebody is setting me up! My name is Evelyn Salt. Then you are a Russian spy. You have any idea what she's done for this country? Philip Noyce inszeniert, hat Spar Jack Ryan Film gemacht, The Saint hat er auch gemacht. Das ist gute, so Mitte 90er Action mit ein bisschen Autostanz, ein bisschen Schiessen und ein bisschen Intrigen, Spionage. Recht viel Hand gemacht auch. Ja, also es wird oft mit Born verglichen, aber das finde ich ein bisschen unfair eigentlich. Ja, Wackelkamera ist um. Aber es ist nicht so bornig, finde ich. ist zuerst für Tom Cruise geschrieben, das Drehbuch. Mhm. Und jetzt dann mit Angelina Jolie auch toll besetzt. Ja, doch, das hat mir so gut gefallen. Ich habe 4 Sterne müssen vergeben, weil das ist einfach durch und durch. Das ist so ein wie... Wir haben ja Night and Day haben wir noch gehabt. Mhm, ja. Das ist für mich so ein bisschen einfach ansitzen, ein bisschen schauen, wie es klopft und yeah. Ein bisschen Freude haben. Ohne da zu viel irgendwie Gewalt und zynische Sachen. Und ohne zu viel Gewalt? Was hast du nicht für eine Version von Salt gesehen? Das hast du, glaube ich, Kinofassi gesehen. Ich habe Kinofassi, das ist ja PG-13, oder? Ja, aber der Director's Cut drauf auf dieser Scheibe, plus ein Extended Cut, und dort geht es dann ein bisschen brutaler zu. Ja. Ja. Mhm. Jetzt, ich habe die Kinofassi im Kino gesehen, natürlich, und hat mich jetzt weniger überzeugt. Für mich ist es einfach jetzt überkonstruiert gesehen. Nein, das ist super, man weiß zwar nach 2 Minuten, wer der Böse ist, aber... Ja, genau, aber das kann ich noch so fest trüllen, oder? Also, das ist halt einfach so. Das ist einfach so. Nein, ja. Dann hätte ich noch ein bisschen mehr erwartet. Da. In dieser Hinsicht, Action ist lässig, Jolie schlägt sich gut, auch gegen den Liev Schreiber, der natürlich, ja, ist eh klar, was er spielt. Ist einfach der Beste. Ja, klar. Nice, der ist so cool, dass ich. Ja, du, nein, also Salt kommt von mir 3 Sterne über, weil einfach zu überkonstruiert ist. Ich habe ja noch nicht Freude gehabt, Night and Day, wo du vorher schon erwähnt hast. Aber dort wegen der Frau Diaz, wo man ein bisschen gar blöd hinkommen ist. Aber wir reden ja nicht über Night and Day, hä? Wir reden jetzt über, ich wollte eine coole Überleitung machen. Aber du willst eine coole Überleitung machen? Ja, ist noch schwierig jetzt. Schade, ja. Ja. Ja, du, sonst machen wir es einfach herkömmlich. Oh, ja, also komm. Ja, also, Brotherhood, ein Erstlingswerk. Ja, du hast, du hast das aber thematisch mit Hoodwinked. Hoodwinked. Also, Brotherhood. Ja, genau. Hast du da Kapuze. Aha. Double Feature. Mhm, ja. Sensationell, wieder rausgefunden da. Gell? Wahnsinn. Ein Neujahr, frisch und freundlich immer noch. Sehr schön. Brotherhood, es geht um ein Aufnahmeritual an einer... Geht um einen Podcast, ein Aufnahmeritual. Genau, ja. Das Aufnahmeritual mit einer Studentenverbindung. Die Frischlinge müssen die Mutprobe bestehen und die Mutprobe besteht darin, Tankstelle zu überfallen und dann genau die Tankstelle um $19.10 den Betrag auszurauben. Jetzt, das ist natürlich Blödsinn, oder? Ich meine, du kannst ja nicht in eine Tankstelle gehen und sagen, gib mir bitte 19 und 10. Das geht ja weniger gut. Darum steht vor der Tankstelle steht einer von der Verbindung, der dann nachher die Frischling abfängt, sagt, du, look, da ist der Test bestanden, du hast die Absicht gehabt, in den Laden reinzustürmen und den auszurauben. Der ist bestanden. Jetzt, ein kleines Zeichen. Ja, ist voll verarschig. Ja. Es kommt natürlich so, wie es kommen muss in so Film, oder? Aus Versehen wartet dann der Typ wartet an der falschen Tankstelle, sprich der Frischling latscht in den Laden rein, hebt die Knarren am Kassierer die Schnurren und der Kassierer schiesst zurück. Pech gehabt. Sprich, der Frischling fängt an blüten natürlich und jetzt geht natürlich die Diskussion aus, was macht man jetzt mit dem? Bringt man ins Krankenhaus? Wenn man ins Krankenhaus will bringen, dann stellt sich natürlich viele Fragen, oder? Woher kommt jetzt die Schusswunde und was ist da überhaupt passiert? Oder versucht man ihn selber zu behandeln? Man versucht irgendwie Blutung zu stoppen, Kugeln rauszunehmen, oder weiss doch auch nicht wie. Sie entscheiden sich schließlich für Letzteres. Sie bringen ihn dann heim zu ihnen in die Studentenverbindung und danach gibt es viele Machtspiele, bringen ihn noch ein ins Krankenhaus und es gibt dann noch viele Wendungen und es geht schief, was überhaupt kann schief gehen, was irgendwie in die Traufe ist, untertrieben. Ja. Und das ist so ein Film, den wirst du hassen. Wieso ich? Ja, das ist nicht deine Art Film. Das ist CRS-Film. Da muss man sich am Anfang an darauf einladen. Und wer da studiert, ist selber schuld. Also, der Film hat er als Ansatz. Nach 5 Minuten liegt der Frischling schon am Boden und dann wird eigentlich nur noch rumgeschrauen und rumgeflucht und zusammengeschissen und diskutiert. Doch, und das klingt super. Ja, also, super. Also, es ist Zug im Film. Es ist wirklich rasant drin und der Film geht nur 80 Minuten. Also viel. Also, super für dich, gell? Ja, ideal. Ja, keine Charakterzeichnung, aber durchbrettern. Wenn genau, richtig, durchbrettern. Darum ist der Film auch wirklich... Er hat fast keinen Hänger drin, er zieht sein Tempo knallhart durch und der Schluss ist gemein, aber was soll's. Kann man empfehlen, 4 Sterne. 4 Sterne. Doch nur 4, aber jetzt wärmst du doch so. Ja, die 2 Sterne wird einfach abgezogen, weil die Studenten tun sich wirklich saumässig dumm benehmen. Und die sind ja an einer Uni, oder? Ich meine, die müssen irgendetwas in der Birne haben, aber sie benehmen sich so saudämlich, dass eigentlich, ja, zwischen der Glaubwürdigkeit flöten geht. Aber das merken wir erst nach 80 Minuten. Die von Sorority Row, die sind eben auch Studentinnen. Schon, benehmen sie sich auch dämlich. Sie sind ziemlich blöd, ja. Ja, da könntest du ja das. Saublöd. Könntest du ja das Treffen machen mit unserem Buch von Brotherhood. Das ist ein Remake von einem Film, der hat, glaube ich, geheißen The House on Sorority Row. Und da kommt ja, eigentlich aus den 80er, oder? Ja, wird recycelt. Ja, wunderbar. Und das sind da ein paar Mädels in einer, wie sagt man das, Studentenverbindung, Schwesterschaft. Ja, kann man sagen. Kann man das sagen? Sisterhood, ja. Ja, ja. Ja. Und die wollen einen Streich spielen. Oh, geht es wieder so? Ja. Und dann gibt es eine Tote bei diesem Streich. Oh. Das ist schief gelaufen. Hoppla. Nicht so gut gegangen, hä? Und dann wird es einer, what you did last summer, das heisst, das Geheimnis, sie wollen sie auch nicht verraten, nicht zur Polizei gehen und so weiter, das war ja ein Unfall gewesen. Und natürlich gibt es da eine von denen, die sagt, nein, wir müssen doch jetzt zu der Polizei. Also sehr ähnlich wie mein Brotherhood eigentlich. Ja. Ja, das Gleiche. Aber dann kommt natürlich ein Killer. Hat er einen Haken? Nein, er hat ein, wie sagt man dem? Ein Reifenmontierhebel. Und zwar hat er das bestückt mit einem Messer. Mhm. Und ja, und einem Pfeil am anderen Ende. Und das ist cool. This is Crenshaw, it's me, Jessica. I know. You've had that coming for 4 years. I saw what you did. We didn't mean to kill Megan. What? Kill Megan? I was talking about trashing my house. Das ist cool. Das ist jetzt einfach ein Teenie-Slasher, wie er im Buch steht. Keine Überraschungen. Aber relativ. Und Klischee-Figuren, aber gut. Außer Druma Willis, Tochter von Bruce Willis. Also wenn die nicht den Papi hätten, dann wäre auch nichts los mit der. Das ist so schlecht. Nein, das ist cool gesehen, aber tolle Mörder. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht verraten, aber es gibt da externe Knochenbrüche, Scherben und Leuchtraketten. Da hast du Freude, hä? Da hast du Freude, hä? Nein, eigentlich bin ich ja nicht so der Gore-Mensch, oder? Aber es ist relativ harmlos. Also, eben, es ist so ein bisschen in dem I know what you did last summer scream. Eben, das ist ja das Schöne daran gesehen, oder? Ja. Das ist wirklich einfach noch konsumierbar. Man hätte noch eine Freude haben, oder, an dem Killer und so. Das kann man ja heute praktisch, eben, wie du Piranhas Problem gehabt hast, du kannst keinen Fun mehr haben, weil es dann doch schon zu übel ist und so. Und da hast du jetzt noch Fun gehabt und sau blöd und Carrie Fisher ist sau blöd gesehen. Aber lebt die noch? Jo. Die spielt jetzt eine Dokumentation damit über ihr eigenes Leben. Es heisst Wishful Drinking, heisst die Dokusendung. Nein, die sollen mal aufhören. Habe ich ein riesen Plakat am Times Square gesehen, die, sieht herrlich aus. Die sollen mal aufhören. Anyway, Sorority Row 4 Sterne, gutes Slasher. Ja, haben wir einen. Ja, Bonny, der Bonny, hä? Das Bonny. Der Bonnyhof. Ja, der Bonnyhof. Der Bonny M, der Sänger, ist übrigens gestorben. Ja? Yeah? Ein paar Tage. Ja, der ist nicht mehr unter uns. Nichtsdestotrotz, Bonnie and Clyde, der Klassiker vom Arthur Penn. Ja. Oder? Hä? Genau. Ja, ja, gut. In der Hauptrolle Faye Dunaway und der Warren Beatty. Warren Beatty, genau. Und Gene Hackman. Der Gene Hackman, genau. Ja, sind wir überrascht gewesen, als sich der Name gerollt ist am Anfang. Ja. Es geht um das Bärli Bonnie und Clyde, wo eine riesen Schneise der Verwüstung durch Amerika ziehen. Gehen Banken überfallen und haben es einfach lustig, oder? Und dann irgendwann... Was mich überrascht hat, es ist eben nicht nur ein Bärli, es ist eben auch der Bruder vom... Genau, ja. Mit seiner Frau. Genau. Die nervt ein bisschen am Bach ab. Plus noch eines. Plus der Fahrer, ja. Ja. Genau. Das hat mich noch, ich habe gedacht, die sind wirklich nur mit zwei gewesen. Mhm. Und das war gut gewesen. Das ist sehr gut gewesen. Ja. Ja, also... Das Grosse hat dir nicht so gepasst, aber sonst... Ja, ja. Und das, ja, die Alten halt, oder? Ich meine, das Grosse und dann auch der Vater am Schluss, vom Fahrer, oder? Ich finde es auch schade. Also der Film funktioniert 1,5 Stunden wunderprächtig, er hat Tempo drin, es läuft immer etwas... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein Film aus den 60er so etwas anbringen könnte, die Rassanz. Es ist ja zu der Zeit entstanden, wo einfach junge Regisseure haben dem Hollywood mal in den Glamour genommen. Einfach brutal und Sex. Für seine Zeit. Genau. Riesen Skandal da gewesen. Heute muss man sagen, so, aha, gut, ja, von mir aus. Ja, am Schluss, das ist ja recht. Ja, ja. Ja, Schluss, weiss eh jeden, oder? Also, ja, ja. Ja, es kommt so, wie es kommen muss. Spoiler, oder? Ja, ja. Also, einfach 1,5 Stunden funktioniert wunderbar und dann drückt er recht auf die Bremse. Weil dann fangen sie an, so ein bisschen niederzulassen und dann ein bisschen miteinander zu schwätzen. Nein, aber sonst ist das ein Klassiker, den man sollte gesehen haben. Doch, definitiv 5 Sterne. 5 Sterne von mir. Die letzte Viertelstunde hätte man irgendwie können abkürzen, hätte man einfach können kürzen und dann einfach bei der Verfolgung vorher einfach das Ende anhängen. Dann hätte es 5,5 bis 6 gegeben. So, du, man muss ihn gesehen haben, gehört auf jede To-Do-Liste. Second gear, and don't you wanna fly? kommen ein paar News. Jetzt kommen ein paar aber News. Aber nicht so viel. Nicht so viel, ein bisschen, nein. Gut, ein bisschen. Also. Nummer zwei. Nummer zwei. Ja, ja. Okay. Der Jon Favreau kommt jetzt dann mit Alien, Cowboys and Aliens, der neue Film ins Kino. Regisseur von Iron Man und Iron Man 2 macht nicht mehr Iron Man 3. Genau. Er hat genug von den Bestimmungen von Marvel. Er sagt, ab dem 2 hat er seine Vision gehabt und die hat er durchbringen, aber Marvel hat dann, ja. Und auch kein Geld haben sie ihm dort doch wollen zuerst. Ja, genau. Aber nicht genug, anscheinend. Mhm. Und wir wissen ja, wie Iron Man 2 rausgekommen ist. Das war einer von den Enttäuschungen für uns von diesem Jahr. Da kommen wir auch noch dazu. Aber Iron Man 3 jetzt, soll ja, glaube ich, eher ein Sequel zu den Avengers werden. Richtig, ja. Das war schon das Problem mit Iron Man 2 gewesen. Also Problem, dass dort eigentlich ein bisschen wenig um Iron Man gegangen ist und ein bisschen mehr ums andere Gemüse. Genau, mehr um den Nick Fury. Ja. Und jetzt, wer siehst du als Regisseur von Iron Man 3? Ich weiß Marvel nicht. Marvel ist jetzt recht interessant mit dem Kenneth Branagh für Thor. Es ist ja, der Robert Downey Jr. hat in seinem Vertrag hinschreiben lassen, dass er eben, er hätte Einfluss auf wer Regie führt. Jetzt können wir natürlich schauen, wer, mit dem hat es Robert Downey gut, oder? Ich denke, David jetzt... Fincher. Das war doch etwas. Ja, Iron Man 3 von David Fincher. Ja, ja gut, das würde nicht mehr so ganz zu den anderen zwei passen. Definitiv. Ich könnte mir jetzt irgendwie noch den Shane Black vorstellen, weil der hat ihn ja aus dem Loch rausgeholt mit Kiss Kiss Bang Bang. Könnte ich mir das zum Beispiel selber vorstellen als Iron Man. Iron Man darf ein bisschen lustig sein und darf in die Luft fliegen. Coole Sprüche. Wieso nicht der Shane Black? Ja, das wäre schon noch cool. Das wäre jetzt mein Wunschkandidat. Wer hättest du noch gern? Matthew Vaughn. Der wird es sowieso immer genannt, wenn es jetzt um Comic-Filme geht. Yo, ja. Nein. Edgar Wright. Edgar Wright. Ja. Nach dem Scotty und Iron Man. Ja, wieso nicht? Ja. Golden Globe-Nominationen sind noch bekannt gegeben worden. Über das wollte ich noch reden. Ja, jetzt, da müssen wir wirklich mal schnell sagen. Du hast den Tourist gesehen, oder? Richtig, ja. In welchem Genre wirst du jetzt den Tourist so... Krimi. Jetzt ist die Gabix-Krimi auf dem Schweizer. Ja. Also nicht Musical. Nein. Oder Komödie gar. Der Johnny Depp juckt ein bisschen mal auf Venedig zu Hause rum. Das ist lustig, ja. Aber reine Komödie ist es nicht. Also ist nominiert worden bei den besten Komödien und Musicals. Ja, also ich würde sagen, die Kategorie ist das Jahr ein bisschen zusammengesetzt aus Witzbeiträgen. Genau. Da hat irgendjemand... Nein, hat irgendjemand versagt. Weil also, da haben wir noch Red dabei. Ja. Zum Beispiel. Red ist ja nicht so schlecht angekommen. Ja. Mal abgesehen von uns beiden, die einen weniger toll gefunden haben. Aber das hätte doch bei einer Awardshow hätte doch so einen Film nicht verloren. Definitiv also, nicht. Das ist jetzt wirklich einfach massenwahr. Richtig, ja. Also. Weitere Nominationen sind noch Burlesque mit Christina Aguilera. Das ist einfach der Musical. Ja, das ist das einzige Musical, das gekommen ist. Genau. Ja, keine andere Wahl gehabt. Yeah. Dann, was ist weiter noch? Ist Alice. Alice in Wonderland. Yeah. Zweimal Johnny Depp. Johnny Depp, aber auch zweimal als... Beste Darsteller. Genau. Als Matt Hatter zum Beispiel. Genau, ja. Der hat er ja super gemacht. Hat super Koks vorher und dann nachher gesponnen. Nein. Also die Golden Globes das Jahr. Nein. Das ist ein bisschen... Der Gewinner ist jetzt schon klar. Ich meine, bei den Dramasachen ist es erwartet. Aber wir sind jetzt noch bei der Komödie. Ich sage dir, der Gewinner ist schon klar. Der ist der Einzige, den wir es noch nicht genannt haben. The Kids Are Alright. Den wollen wir jetzt auch noch machen. Ja. Yeah. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich würde sagen, der von denen vor ist jetzt eindeutig der mit den besten Reviews weltweit. Und voll ist klar. Und Gonglos wird ja von der europäischen Presse bestimmt. Was wäre denn jetzt für das letzte Mal ist der Hangover die grosse Komödie gesehen? Das war wirklich eine lustige Komödie gewesen. Was haben wir das Jahr eigentlich für Komödie gehabt, die jetzt hier besser als Red und The Tourist gesehen? Ich habe Dude da recht witzig gefunden, aber das ist halt kein Hangover. Also, das sind einfach die meisten enttäuscht gewesen, weil es wirklich nicht so lustig war wie Hangover, sondern irgendwas ein lustiges Roadmovie war. Anstatt einfach eine lustige, reine Komödie. Aber sonst gelacht das Jahr. Ja, das ist haben wir unfreiwillig gelacht, viel das Jahr. Aber wirklich am Boden gelegen bin ich jetzt noch selten. Ja, und da Trickfilme ja separat sind, sonst wäre ja hier natürlich Toy Story dabei. Genau. Das ist aber dabei bei den Animationsfilmen. Richtig, ja. Finde ich auch richtig so. Ja. Ja. Also, Komödie Pfui und Drama Hui, hä? Ja, Social Network, 127 Hours. Inception. Genau. The Fighter. Black Swan. Das wär's. Das sind eigentlich die, die man... Die, die man erwartet hat. Genau. Ja. Und wir drücken natürlich Social Network. Daumen. Nein, da gibt es noch ich bin Diskrepanz. Heißt, du hast Inception und Social Network. Ich hoffe Inception, aber ich bin auch nicht traurig, wenn Social Network macht. Können wir nachher bei den Top 10 Listen, wo dann die beiden platziert sind bei uns. Ich hoffe auf Inception, aber ich bin nicht traurig, wenn es... Es macht ziemlich sicher ein Social Network. Ich kann mir nicht viel anderes vorstellen. Weil Black Swan ist zu wenig Massenware, sprich auch Kritikerware. 127 Hours hat einfach eine beschränkte Story. Also ist nicht wirklich so episch, wenn du so willst, wie ein Social Network. Ja. Und The Fighter... Das hat man eigentlich im März gesehen. Das ist ein bisschen schade. Bei The Fighter, wenn ich die Trailer gesehen habe, sieht einfach noch. Ja, hat man schon tausendmal gesehen. Da wird einfach der Christian Bale wird immer wieder die Luft gejubelt, der wahrscheinlich den Oscar schon sicher hat, das beste Nebendarsteller. Aber sonst auch der anscheinend nicht so viel. Wir werden es im März sehen. Wird dann wahrscheinlich im April, wenn wir den Podcast aufnehmen. Ja. Ich habe im Kino gesehen, seit Wall Street Money Never Sleeps. Da haben wir noch einiges gesehen. Ja, also. Nicht so viel, also habe ich das Gefühl gehabt, aber es ist jetzt, das hat sich halt eben doch gezählt. Gell? Gestaut, hä? Gell? Buried. Buried, doch bei Buried, ja. Buried, ja. I need help for ransom. I need $5 million probably left to die here. Okay, Mr. Conroy. Wait. How do you know my name? What's going on right now? Where is money? I need more time. Das ist der Film, wo der, wie heisst der, komm, sag mal, Ryan Reynolds, ist ja gar kein Künstlername, in einem Sarg verwacht unter der Erde und hat nur ein Nattel und ein Feuerzeug. Genau. Ja. Fertig. Und jetzt, wie kommt er da raus? Und dann läutet dann mal ein Terrorist an, er sei da eine Geisel und... Soll bitte anrufen und... Geld organisieren. Genau, schön gemein. Horrorvorstellung, also ich kann bei Kill Bill 2 schon vorstellen, genau. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt. So. Also lustig ist, Kill Bill 2 habe ich mehr Klaustrophobie verspürt als in dem ganzen Film. Schon? Ja. Ja, das war bei mir anders gewesen. Nein, mir ist da zu viel umgeschnitten und mit der Kamera gemacht worden. Der Film wäre genial gewesen in einer Einstellung. Nein, das wär schnell zu langweilig geworden. Und nein, aber da wird die Schlange reingebracht. Einfach nur, damit es noch einmal ein bisschen spannend wird. Das finde ich schade. Das ist super. Eine von der spannendsten Szenen vom Kinojahr. Das ist zu viel. Nein, also kannst du hier hinschauen. Das hat es noch mal gebraucht. Und der Ryan Reynolds ist einfach zum Teil, will er, dass die Leute ihm helfen, aber er schreit sie nur an und ja, du, wie würdest du dich dann fühlen? Ja, aber er ist nicht sympathisch. Er ist überhaupt nicht sympathisch. Du musst einfach die Situation akzeptieren. Genau das gleiche wie Brotherhood. Du musst dich auf die Sache einladen. Ja, das habe ich nicht können. Mhm. Ich habe mich sehr darauf gefreut und bin ein bisschen enttäuscht. Mhm. Vier Sterne. Ja, für mich, weil er super gespielt ist und... Konsequent. Ja. Und der Schluss ist auch nicht schlecht. Mhm. Peace. Von mir gibt es 5 Sterne, Ryan Reynolds super und der Regisseur, dem konnte ich noch schnurren, also ein cooler Sieg. Aber ich gebe nicht nur, weil ich jetzt den Regisseur kenne. Nein. Was hätte der gegeben? Nein, also etwas vom Spannendsten, was ich jetzt seit Jahren gesehen habe, einfaches Szenario, mit dieser Schlange, Hilfe, 5 Sterne von mir. So, Paul, did you always know that that you wanted to be in the food services industry? I always liked food. No, I was asking because I remember when I was reading your file back when we were looking for, sperm. Sure. Anyway, you said that you were studying international relations. Oh yeah! Wow, that was a long time ago. Yeah, I was considering it, but then I dropped out of school. Oh. You dropped out of college? Yeah, it just wasn't my thing. No, huh? Why's that? I don't know. It just seemed like a massive waste of money after a while. You know, I was just sitting on my ass listening to people spout ideas I could just as easily have learned in a book. The kids are all right, man. It's the vocal. Da geht es um ein lesbisches Pärchen, gespielt von der Julianne Moore und der Annette Bening, wo zwei adoptierte Kinder haben. Und zwar die Maya Wasikowska aus Alice in Wonderland. Und der, wie heisst der, Hutcherson aus dem Brendan Fraser, seinem Mittelpunkt von der Erde, finde ich. Genau, ja. Scott Hutcherson, ja. Genau. Und Mark Ruffalo. Und das ist der biologische Vater, also der hat Samen gespendet, genau. Und die Kinder wollen den kontaktieren und kennenlernen. Mhm. Ja. Das ist so. Story. Und das ist jetzt ähnlich wie bei The Greatest, wenn man jetzt das so hört, dann oder denkst, nein, komm, das ist doch nicht. Ja. Aber das ist jetzt einfach wieder so ein Schauspielerfilm. Mhm. Also das sind einfach ausnahmslos alle super. Vor allem der Ruffalo habe ich sowieso gern. Mhm. Und eben, man kann sich nicht entscheiden, ob jetzt Julianne Moore oder Annette Bening den Oscar verdient. Also das ist wirklich super. Und auch, dass die ganze Thematik, dass zwei Frauen sind, oder das, wo die Kinder erziehen, das wird eigentlich gar nicht so als speziell. Also es ist einfach so. Ja. Und sie sagen das immer... Es versuchen gar nicht politisch genau, zu sein, irgendwie. Ja, das ist schön. Die Kinder sagen einfach, our moms is. Das ist ganz normal. Kann ich empfehlen, gebe ich 5 Sterne. Ja. Hast du jetzt kein Interesse gehabt? Eben wegen dieser Story, oder? Nein, der Film interessiert mich wirklich und ich werde auch sofort schauen, wenn er dann rauskommt auf DVD. Ja. Keine Zeit gehabt. Vollkommen richtig. Ja. Unstoppable ist der nächste. Das ist der nächste, ja. Ein Zug. Ein Zug, wo nicht... Wo viel nicht. Zug drauf ist. Genau. Denzel Washington und Chris Pine. Woo! Der Tony Scott macht wieder Film. Genau. Nach Taking Pelham 123, der zweite Zugfilm. Mhm. Bei Déjà-vu ist es eine Fähre. Also gern die grossen Transportmittel. Mit dem Denzel Washington, wie gesagt. Und ein Zug, fährt ab. Genau. Ja, es muss jemand abspringen im letzten Moment. Und der Bremse funktioniert irgendwie nicht mehr. Und der Zug fährt los und hat natürlich noch eine giftige Ladung drauf und fährt Richtung dicht bevölkertes Gebiet. Und sie müssen den Zug stoppen. Take off right now, we get back on the main, we can chase it down in reverse. Whoa, wait a minute. The only way to stop that kind of power, grab it by the tail, boom, gun in the opposite direction. We can't just chase that. If it goes down, we're going to be a wreck on a wreck. Doesn't matter. There's a good chance the derailleur won't work. It's called a derailleur, for Christ's sake. That's what they do. That size, going that fast, it'll vaporize anything that gets in its way. They wouldn't use it if they didn't. They're wrong, all right? They're wrong. Yeah. Das tönt sau blöd. Richtig. Und sobald man ein bisschen nachdenkt, ist es eigentlich auch sau blöd. Aber das ist jetzt auch wieder einfach altmodisch super inszeniert. Ist einfach, hat mich sehr viel an Speed erinnert. So von der Spannung her. Eben immer etwas los, immer die Musik. Schnell geschnitten, dann wieder im Kontrollzentrum mit der Rosaria. Es ist wirklich ein Film, der einem keine Zeit gibt zum Überlegen. Und darum funktioniert er, weil sobald man will überlegen, ja. Ich kann überlegen. Ein bisschen einstürzen. Ich kann überlegen. Und Denzel Washington ist natürlich immer super. 5 Sterne. Beste Actionfilm vom Jahr eigentlich, würde man fast so. Okay, gut. Also, so sagen. Ich kann eben nachdenken, der Film macht einfach einen Fehler. Der macht am Anfang einfach einen Fehler. Das beruht auf einer wahren Begebenheit. Da habe ich gewusst, gut, der Zug entgleist nicht. Sie schaffen es. Punkt aus. Und bei Speed, das ist einfach er dachte, die Story war, dass, ja, weiss man, ob das mal passiert ist, wahrscheinlich nicht, weil natürlich die Bomben basteln, die Dennis Hopper hat, wird ein bisschen schwieriger sein. Und der hat einfach dort funktioniert, weil er wirklich die Möglichkeit hatte, dass das Ding wirklich in die Luft fliegt. Irgendwie. Bei Unstoppable hast du gewusst, also wenn es auf eine Begebenheit beruht und da wirklich etwas passiert hat, dann wäre es ja eine Nachricht gewesen. Ist es nicht und darum bin ich halt nicht mitgerissen worden. Ach, ja. Du bist aber... Ja, es tut mir leid. Und was ist denn mit irgendwie Titanic, Bonnie und Clyde? Es gibt ja vieles, wo man schon weiss, wie es ausgeht. Ja, schon. Aber Unstoppable hat einfach noch die Probleme, die sie haben. Das ist ja alles Klischees. Das ist doch super und der Score. Da habe ich so Freude gehabt im Kino. Aber der Chris Pine und der Washington, Klischee-Familie-Hintergrund. Super, also, super, wie früher noch. Ja. Wie früher. Wie richtig. Ja, super. Ja, wie, ja, komm, doch, das ist so Broken Arrow. Nein, einfach der Actionfilm. Super. Ja, nein. Das muss er mehr bringen. 5 Sterne. 3 für eine kurzweilige Unterhaltung. No sign of him, my lord. Bring him to me. I must be the one to kill Harry Potter. The boy who lived, come to die. Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1. Den habe ich schlechter gefunden als du. Den habe ich super gefunden. 5 bis 5,5 Sterne sogar. Oh, das ist also der beste Potter, was ihr gegeben und ja, reiht sich bei mir so zu diesen Filmen an, die ich 100 Mal schauen werde, weil er einfach so toll ist. Okay, gut, dann gebe ich bei der ersten Halbzeit gebe ich dir recht. Da läuft wirklich mal etwas. Vor allem schön ist, es geht langsam am Ende zu, man spürt es. Und kommst du jetzt mit der Camping-Szene? Nein, ich komme mit der Camping-Szene. Ich komme jetzt mit, du hast nicht den normalen Harry Potter-Ablauf. Harry Potter. Hogwarts. Ja. Wir steigen mal in den Zug ein, fahren mal in 20 Minuten Film. Kommen dann Hogwarts an, dann kommt der Dumbledore, sagt Salite! Und sagt noch ein bisschen. Dumbledore ist nicht mehr da. Genau, das ist der Hauptgrund, warum das nicht mehr passiert. Und ja, das ist jetzt halt einfach ein Weich von dem Schema ab. Und das ist cool, das funktioniert wunderbar. Herrliche Szene, wo sie das Ministerium stürmen. Dort konnte ich fast nicht mehr können. Also vor allem von Spannung und vom Lachen her. Das war super gewesen. Und dann, die zweite Hälfte, ist nichts mehr da. Pulver am Anfang, alles verschossen. Der Film unterbricht im dümmsten Moment. Ein künstliches Finale wird da angebröselt. Nein. Zum Beispiel in der zweiten Hälfte. Da spürst du, dass da nichts mehr los ist. Wir haben in der zweiten Hälfte zum Beispiel das Grab. Ja. Wir haben in der zweiten Hälfte zum Beispiel die wunderbare Animationssequenz. Die ist herzig, super, ja. Ist. Mhm. Alles in allem, das... Nein, mir gefällt der Film einfach. Das ist, so ein bisschen für mich... Ich habe so ein paar Filme wie X-Men 2 zum Beispiel, wo einfach so viele kleine Momente hat, die einfach super sind. Mhm. Und den hast du mit Potter jetzt auch gehabt? Ja, das habe ich jetzt auch gehabt. Da habe ich immer wieder gefunden, ah, das ist jetzt cool. Oder der Moment. Oder am Anfang die dort über dem Tisch schwebt beim Voldemort. Und bin ich froh, dass der Film noch nicht in 3D ist, weil der Schlange hätte wahrscheinlich das auch nicht. Ja, und einfach so... Ja... Die kleinen Sachen und auch Web-Schauspieler sind alle viel besser geworden. Der Score ist super, den habe ich gekauft. Und er macht hier alles richtig, was er im letzten falsch gemacht hat. Also, ja, mein, der letzte ist der schwächste von mir. Die Szene mit dem Dobby, die ist einem jetzt mehr nachgegangen als die Szene mit dem Dumbledore. Nein, das habe ich... Also das hat mir so umgekehrt sein. Das kann ich jetzt das gleiche Niveau stellen. Das nein. Mit dem Dobby, der ist jetzt einfach noch gekommen, weil er hat mühsam. Nein, der hat gar nicht mehr reingepasst. Nein. Doch. Nein, das habe ich jetzt wirklich in den Druck gefühlt, dass ich denke, komm, wir müssen jetzt noch doch irgendetwas Dramatisches haben am Schluss. Da bringen wir es noch schnell um. Ist natürlich jetzt einfach, sie haben jetzt den letzten Film, haben sie einfach noch zwei Teile gedreht. Sprich, sie haben vieles rein können. Aber der Cliffhanger ist doch super. Nein. Wunderschönes Bild ist das letzte Bild. Mega. Das ist Fantasy, oder? Nein. Das ist viel, viel... Ja, die vorher sind viel mehr so kindlich gesehen. Und... Mhm. Nein, das ist jetzt super gesehen. Doch, 5,5 Sterne. 4 Sterne von mir, starke erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hängt er oftmals durch. It all started when I met a woman. Grab him. Why is everyone trying to kill me? You were part of a plan. Why are you involved? Angelina Jolie. It's gone too far. Johnny Depp. Let her go. Im Tourist hast du viel gelacht ab der Musical-Nummer. Ja. Falsch und ganz gar nicht mehr. Der Tourist, ein Krimi mit Angelina Jolie. Vom Henkel von der Donnersmarck. Florian Henkel von Donnersmarck, der deutsche Oscar-Gewinner. Für das Leben der anderen. Super Film. Super. 6 Sterne. Für das Leben der anderen. Du hebst nur, hä? Gut. Ja. Schön. Er hat viel Geld bekommen, hat zwei Top-Schauspieler bekommen, hat dann ein Remake gemacht vom vom französischen Film Antoine Zimmer, oder ja, Anthony Zimmer heisst er, glaube ich, der Film. Und er inszeniert Venedig-Werbefilm inszeniert er da. Also, das sieht so ein bisschen so aus, so ein bisschen langweilig, so ein bisschen schöne Menschen, schöne Stadt. Es ist ein Reiseprospekt, der ganze Film. Ja. Ja, du hast natürlich all die schönen Bötli auf den jetzt Venedig, wo es rumgurkt. Und also der Film gibt sich aus als Film mit viel Twists. Du hast alle 5 Minuten einen Twist. Aber ein Gummitwist? Ein Gummitwist, ja, Marco. aber der Film... Leuchtet das Lämpchen noch schnell? Es leuchtet, ja. Der Film, die Twists, die er da verkauft, die glaubt man sowieso nicht, weil als normaler Kinobesucher, der wenigstens einmal pro Woche oder einmal im Monat ins Kino geht... Das ist kein normaler Kinobesucher, leider. Okay, gut. Also du und ich, wir sagen jetzt schon nach 5 Minuten, das ist Sandy. So. Yeah. Und so kommt es auch schlussendlich. Sprich... Wie besold, ja. Angelina Jolie, hä? Ja. Yeah. Es ist spannungsarm inszeniert. Als Komödie ist er zu wenig lustig. Er macht Action ist ein bisschen. Bitzli, 5 Minuten Action hat er. Bist du mal? Ja. Er gibt sich so locker fröhlich und so. So ein bisschen, ja, so ein netter Date-Film oder so. Findet er den Vergleich mit Ocean's Eleven nicht einmal so schlecht. Er will das sein, ist es aber schlussendlich nicht. Weil er hat dann einfach die Bösewichte, die er hat. Der Film sind einfach lachhaft, also nicht irgendwie bedrohlich. Sind dann aber trotzdem, zeigen trotzdem auch viel Brutalität und so. Also, ein komisches Konstrukt. Aber es funktioniert bei uns. Es ist Platz 1 für die Kinocharts. Nein, also der Tourist geht gar nicht langweilig. Also, wenn die Lösung von Anfang an sagst, das ist es, und dann ist es dann so, dann fühlst du dich eigentlich bestätigt, das ist eigentlich etwas Schlechtes. Oder? Also, ich habe lieber am Schluss, und ich muss sagen, boah, mit dem hätte ich es wirklich anstatt, aha, gut, ich habe es eh schon am Anfang gewusst. Ja, das ist klar. Ja. Ich meine, da regst du dich über dein Geld auf, was du ausgehst. You have been summoned back to Narnia. You have returned for a reason. Your adventure begins now. You've got an extraordinary destiny, something greater than you ever imagined. The fate of Narnia depends on you. This Christmas comes the greatest voyage in C.S. Lewis's epic masterpiece. Be strong. Think of the lost souls we're here to save. Think of Aslan. Think of Narnia. Ich war in Narnia. Yeah. Schön. Hat es geregnet? Return to Wonder. Nein, das ist... Also, Narnia, das sind ja die Bücher vom C.S. Lewis mit dem Jesusleu, das wissen wir alle. Und jetzt in dem dritten Teil sind nur noch die jüngeren Kinder, das heisst Lucy und der Edmund, die auf Narnia kommen. Sie machen das durch ein Bild durch, kommen auf ein Schiff und dann sind sie auf dem Schiff mit dem Prinz Caspian aus dem zweiten Teil und der müssen dann einen Fluch von einer bösen Insel lösen, indem sie 7 Lords und 7 Swords, also 7 Schwerter, finden und auf den Tisch beim Aslan legen. Und dann gibt's irgendwie, ist der Fluch gelöst vom Bösen. Sehr schön. Ja. Ich habe keinen einzigen Film gesehen von denen. Kein einziger Film? Wieso nicht? Das ist, nach Herr der Ringe ist für mich die Fantasy-Welle vorbei gewesen. Ah, das ist jetzt aber, das ist jetzt Fantasy-Light. Mhm. Das ist... Der Film funktioniert bei dem, wo Percy Jackson nicht funktioniert hat. Das ist jetzt wirklich ein Kinder-Fantasy-Film. Und das ist super. Ja. Es hat Drachen, es hat Seeschlangen, es hat Zwergli mit einem Bein, wo rumhüpfen. Und es ist, viele sind irgendwie enttäuscht von dem Film, aber mir gefällt jetzt besser als die ersten zwei vielleicht sogar. Weil er ist wirklich einfach, ja, einfach harmlos und hat so ein bisschen Adventure und gute Effekte. Und ja, das Einzige ist, der Edmund kann nicht schauspielen und auch. es gibt dann auch noch eine neue Figur, der Cousin, gespielt von Will Poulter aus Son of Rambo. Mhm. Und der karikiert so seinen richtig englischen Double, wo sich auf... What is it with those monsters here? I'm gonna call the English consulate! Und einfach so wie eine... Aber alles in allem ist das gute Unterhaltung, wo 4 Sterne gibt. Ja, gut, doch. Ja. Man muss die anderen beiden Teile gesehen haben, um da rauszukommen. Die Einführung in die Welt. Ja, du kannst die mal... Ich glaube nicht, dass dir die gefallen. Glaubst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Ich glaub nicht. Etwas, was mir auch nicht gefällt, ist Skyline. Nicht? Nein. Stephen Hawking, astrophysicist and arguably one of the smartest people on the planet, warned us about the possibility of aliens from outer space. Gebrüder Strauße. Ja. Schön, schön. Der Regisseur vom, ja, wie würde man das sagen? Nein, einfach von Alien vs. Predator 2. Du gibst 3 Sterne, ja? Ja. Ja, du hast gesagt 2 nur wegen dieser Szene, wo der Predator mit seinem Stern und die anderen die Wand angelegt hat. Ich habe schon der Grotte gefunden. Nein, der hat einen schlechteren Ruf als er ist. Hm. Ich finde den Ruf gerechtfertigt. Also. Auch bei Skyline übertreibst du wieder mit deiner Bewertung. Aber nein. Skyline, das ist eine Gruppe von Laienschauspielern. Serien-Schauspielern. Ja, aber sie sind einfach... sind wir wieder beim Dorftheater. Wo ist der Vogel dran? Oh! Nein. Wo zum Fenster rausschauen und dort passiert eine Alien-Invasion. Richtig gemein, ja. Das ist eigentlich alles. Fertig, ja. Vor allem schlimm ist, sie schauen immer zum Fenster raus. Also es ist nicht, sie sind irgendwie nicht bedroht. Also ein paar Mal sind sie schon bedroht und so. Aber vieles ist einfach, wir schauen zum Fenster raus. Mhm, genau. Und wenn wir den Store runter machen, sind wir sicher. Also, das ist so lustig. Nein. Komm. Ja. Hör mal auf, super Effekt. Sind nicht, ja. Für das Produktionsbudget von 10 Millionen, nicht. Und sonst einfach nur schlecht. Aber 2 Sterne kriegt es einfach, weil es ist einfach nur schlecht. Aber es ist einfach lustig und es hat so schöne Effekte. Und Dialoge sind eine Katastrophe. Ach, die Schwangere bittet, die, die anfängt zu rauchen, sagt, können Sie bitte früher rauchen, ich bin schwanger und draussen geht die Welt unter. Ja. So, zum Geissen. Und der General aus Expendables ist ja so, Der mit dem Schnäuzchen? Ja, ja. Der ist super. Der David Zayas. Nein und nein. Oh Gott. Und das ist wieso hat man da nicht einfach den Trailer zusammen gemacht, geschnitten oder so? Mhm. Das hat gelangt. Hat gelangt, ja. Also. Und der Schluss. Der Schluss. Ja. Oh das Gott. Ist, das ist alles, was man dazu sagen muss. Ja. Der Film kommt erst noch im Kino, muss man vielleicht dazu sagen. Richtig, ja. Ich habe den in England gesehen. Ich habe noch nie so viel Gelächter gehört an einer PV. Also nicht mal an einer Komödie, sondern ja. Ist gelacht worden. Also hat der vielleicht die Nomination von The Tourist? Ja, hätte man können ersetzen können. Ja. Doch. Nein, Skyline, ich gebe 2 Sterne, gut gemeint. Ich gebe einen. Schau daneben. Fickt. Aber der Schluss. Ja. Ja. Haben Sie noch nie einen Akt gemalt? Akt? Ich Akt? Ich noch keinen Akt gemalt. Ständig male ich Akte. Akt bei Nacht und Nabel. Akt bei Nacht und Nippel. Nebel. Otto's Eleven hat es noch gegeben. 60 Film. 60 persönliche Filme. Zwergenfilm ist es mal nicht. Der Liebesfilm ist, glaube ich, mein Lieblings gesehen. Schon? Meine, der neue Film. Der neue, ja, der ist auch lustig. Ja, ja. Aber ich bin eben beim Liebesfilm bin ich gerade zu dem Alter gesehen, wo der im Kino gekommen ist. Mhm. Doch, den habe ich, glaube ich, 6 Mal auf Video gesehen. Das ist so lustig gesehen, mit der roten Nase. Ja, aber früher hat er nicht etwas getaugt, der Otto. Und was er jetzt macht... Gott, wir haben einfach noch nichts getaugt. Und jetzt das Otto's Eleven. Ist die Otto-Show recycelt, er bringt die Witze, die er vor 20 Jahren gebracht hat. Und ja, die Story ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Es geht einfach darum, sie sind irgendwie fünf lustige Leute auf Spiegeleiland, irgendeine Insel im Nirgendwo. Dann werden sie ausgeraubt von einem gemeinen Casinobesitzer mit seiner Assistentin, gespielt von der Ex-Miss Schweiz Stefanie Berger. Gott. Nein, kommt. Claudia, aber das Bild... Wieso bist du da drin? Hast du Mühe? Ich durfte ein Interview führen mit dem Herrn Walkis und der Frau Berger plus dem Regisseur am Herrn Unterwald. Und darum hast du das eigentlich. Und darum habe ich dürfen, den am Morgen in der PV schauen. Jawohl. Und... Pressevisionierung für die, was nicht wissen. Ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen... Ja. Es ist unschuldige Unterhaltung, da kannst du mit den Kindern reingehen. Du musst aber nicht wundern, wenn du nicht lachst. Also, du hast wieder die verschiedenen Comedians, wo du... alltäglich irgendwo siehst, die auf Fernsehen schaust. Ja, so ein bisschen zwergenmässig. Du hast einen Rick Avanian, bekannt ist aus der Bully-Parade, der seine Griechen-Show wieder runterleiert. Du hast den Max Giermann, der mit seiner Sandy Granaten wird. Der Stefan Raab die ganze Zeit verarscht, der natürlich auch zum Tragen kommt. Der Mirko Nonchef, der hampelt wieder durch die Gegend umeinander. Und wie gesagt, eben der Otto Bind, seine Witz. Wieder ein Mann, den er vor 20 Jahren gebracht hat. Ob es jetzt die Story passt oder nicht, ist scheißegal. Er bringt sie einfach. Ja, das Highlight ist Stefanie Berger. Das wird wahrscheinlich einiges über die Qualität des Films aussagen. Also die Witze sind unterirdisch. Zwischendurch ist es recht unterhaltsam. Das hat mich eigentlich überrascht. Also ohne Witz wäre der Film wahrscheinlich ganz kurzweilig geworden. Du weißt, was ich da drum herum mache. Ja, Nuller gibt es bei dir. Einen Bogen mache ich da drum herum. Machst einen ganz grossen Bogen drum. Ja, nein, ja. Das schaue ich nicht. Das schaust du nicht. Nein, nie im Leben. Also doch, vielleicht. Yeah. Man darf ja nicht so sagen, gell? Ja, du, es passiert aber immer wieder, wenn dann CRS morgen um 4 Uhr dann mit so einem Film durchkommt. Schau mal! Ja. Ja, du, also... Hast du eigentlich den Liebling Lass uns scheiden nächstes? Nein, den habe ich ausgelassen. Hast du ausgelassen? Ja, das hast du mir. Das ist so lustig. Wir können uns keinen Trailer leisten. Nein. Ja, Otto's Eleven, ein Film, den man das Jahr nicht muss gesehen haben. Jetzt hast du noch einen gesehen mit Cindy Crawford und dem Baldwin, oder? Genau, Reprise von 1995. Ja. Nein, Quatsch, Fair Game. Polizthriller aus dem 2010 mit Naomi Watts und Sean Penn. On a mission to find the facts. The Vice President has received a report concerning the purchase of material to build nuclear weapons. We need to get in close. They turn to her husband for answers. It is my opinion. A sale that size could not have happened. I have teams in the field. They're all saying the same thing. But when the truth was made public... What do you think the White House wants to hear, huh? There was no nuclear program. We need to change the story. They made her pay the price. Directed by Doug Liman, der mit dem ersten Bourne-Film berühmt hat, erlangt hat und nachher Mr. Mrs. Smith inszeniert hat. Die Wackelkamera ist jetzt bei diesem Film auch wieder dabei, verständlicherweise. Und es geht darum, dass Naomi Watts eine CIA-Agentin ist und ihr Mann, gespielt von Sean Penn, mal nach Afrika geht und man schnell auch fragen, zusammen tun die den Irak mit Atommaterial beliefern, die verneinen, er untersucht das, kann das nachher bestätigen. Aber dann trotzdem heisst es dann in einem Bericht, wo ein Präsident geht, mal, die Leute aus Afrika haben im Irak Atommaterial geliefert und somit könnte Irak, sprich Saddam Hussein, kann dann mit dem Material eine Atombombe bauen. Jetzt, wenn wir wissen, gibt es natürlich die Waffen, gibt es natürlich gar nicht. Saddam ist nie fähig gewesen, die Waffen zu bauen. Aber trotzdem hat der Bush das mal behauptet, das ist sein Kabinett. Und dann haben sie natürlich hinter dieser Story müssen stehen, weil zurückkrebsen geht nicht. Der Sean Penn macht einen riesen Lärm drum, sagt, das stimmt doch jetzt gar nicht, was ihr alles erzählt. Und darum müssen sie auch den Sean Penn versuchen, es zum Schweigen bringen. Das machen sie dann einfach, Naomi Watts von der CIA schlecht gemacht wird. Der Sean Penn wird bedroht. Und das ist die ganze Geschichte. Das Ganze passiert, ja, es ist passiert, wahre Begebenheiten. Und das ist spannend. Ja, das ist ein spannender Politkrimi, es ist interessant. Wie unstoppable? Nein, das sind andere Dimensionen. Entschuldigung. Und ja, ist packend inszeniert. Wie unstoppable? Er hört ein bisschen abrupt auf. Ja, interessante Politik. Ich wollte eben noch schauen, darum erzähle lieber nicht zu viel. Gut, ich schließe mit dem Wort. Sehenswert. nicht ein super Polit-Thriller, aber trotzdem. Aber halt zwei super Darsteller. Zwei super Darsteller. Sowieso hast du natürlich die amerikanisch-typische Teilung in Bös und Gut. Grautöne gibt es nicht. Braucht es auch nicht. Also für zwei Stunden bin ich gut darum, bin ich da gut unterhalten worden. Ja, was machen wir nächste Woche? Nächste Woche? Nächste Woche. Anlaufen tun Tietjin Verni, den habe ich gesehen. Skyline, den wir jetzt schon besprochen haben. Yeah. Und wer wächst sich in Burlesque? Niemand, super. Ja, doch, vielleicht. Nein, das ist ja der, wo wir mühen. Also, mühen, ja, große. Gut, also wenn wir uns jetzt hier verpflichten. Da. Gut, also Burlesque und Tietjin in Verni gibt es nächste Woche. Super. Ja, gut, also dann. Gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Like Bonnie and Clyde.